starb ja an dem Kreuz. Du meinst, falls er auferstand, fuhr er ja zum Himmel auf. Floh das Elend dieser Welt, ließ als Weisen uns zurück. Aber spür doch, dass er wirklich in uns ist. Schau. Des Vaters Seite herrscht und in unserer Mitte lebt. Das erfährt nur der, der glaubt. Doch gewiss kommt einst der Tag, dann erscheint er klar und mächtig. Ah.